Die Kritik an den Fotos einer ehemaligen Soldatin auf deren Facebook-Seite war ebenso harsch wie vielfältig. Israelische Menschenrechtsorganisationen, die palästinensische Autonomiebehörde sowie die israelischen Streitkräfte verurteilten die Fotos der 20-Jährigen einhellig, jedoch mit unterschiedlicher Begründung. Rassan Ratib, Chef des palästinensischen Presseamtes in Ramallah. Ich denke, dass diese Bilder der israelischen Soldatin ein typisches Beispiel dafür ist, wie die israelische Armee und die israelische Besatzung das palästinensische Volk demütigt und unterdrückt. Auf ihrer Facebook-Seite hatte die 20-jährige ehemalige Soldatin Eden Abagil drei Bilder eingestellt, die aus ihrer Armeezeit im Jahr 2008 stammten und die die Uniformierte vor gefangenen Palästinensern zeigten, denen Handfesseln und Augenbinden angelegt worden waren. Auf einem der Fotos sitzt die Soldatin auf einem Betonblock neben einem Gefangenen, dem sie, da er sie nicht sehen kann, in gespielter Sehnsucht das Gesicht zuwendet. Im Armeeradio antwortete heute die 20-Jährige auf die Frage des Moderators, ob sie nach dem Sturm der Entrüstung über ihre Facebook-Bilder verstünde, was nicht in Ordnung sei. Was ist nicht in Ordnung? Ich verstehe immer noch nicht, was nicht okay ist. Echt, ich meine das ganz ernst. Ich verstehe immer noch nicht, was nicht in Ordnung ist. In den Bildern waren keinerlei Aussagen, sei es Gewalt oder Erniedrigung, irgendwas, was diesen Menschen hätte verletzen können. Wirklich, ich habe mich einfach vor dem Hintergrund dieses Menschen fotografieren lassen. Gegen Fotos auf Facebook-Seiten von ehemaligen Soldatinnen, die nicht mehr wie die Betroffene zum Reservedienst eingezogen werden, könne die Armee nichts tun, erklärten die israelischen Streitkräfte in einer ersten Reaktion. Deren Sprecher Barak Ras kritisierte die Bilder mit den Worten: The IDF strongly condemns these disgraceful photos. Die israelischen Streitkräfte verurteilen diese skandalösen Fotos. Sie spiegeln in keiner Weise den Geist der Armee wider, unsere ethischen Standards, die wir alle anstreben. Ethische Standards, die uns leiten von der Einberufung zur Grundausbildung über jeden einzelnen Kommandeurslehrgang. Sie sind an jeder einzelnen Bürowand angebracht. Für das israelische Antifolterkomitee illustriert der Vorfall nach Aussagen seines Vorsitzenden Ishai Meduchin eine Geisteshaltung, die eine Norm geworden sei und darin bestehe, Palästinenser wie Objekte und nicht wie menschliche Wesen zu behandeln. Das Problem ist, dass sie sie verurteilen, aber die Streitkräfte müssen daran arbeiten und diese Soldaten erziehen, dass Palästinenser Zivilisten sind, mit Menschenrechten, und sie sollten sie als Menschen behandeln und nicht als Hintergrund für eine Pose. Die Ex-Soldatin sagte heute, sie habe sich entschuldigt und die betreffenden drei Bilder von ihrer Facebook-Seite genommen.